Wie lebt der Mensch, der Lust hat am Leben und glückliche Tage sucht? Der wendet das Böse, tut das Gute, sucht den Frieden und jagt ihm nach. Wende das Böse, tue das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach. Wende das Böse, tue das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach. Da Kriege im Geiste des Menschen entstehen, so müssen auch im Geiste des Menschen die Werke zur Verteidigung des Friedens errichtet werden. Wende das Böse, tue das Gute, suche den Frieden und jage ihn nach. Wende das Böse, tue das Gute, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Friede ist der Weg. Wende das Böse.